Wer müsste einen solchen Herrn, der Sünde vergibt, nicht lieben? Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jesus lieben hat.